Ich bin ein verdammter Soldier des Todes. Gib gut Acht, ihr ganzen Poser. Steckt in einer kurzen Schuldfreifreif. Wenn diese vorbei ist, dann zeigt sich der Hitman in mir. Am Rhein mit Ticket bin ich selbst tödlich sitzend. Ich brauche nur einen Schuss, zieh genauer Exodus. Schleiche mich nach Zerren mit der geladenen Gun. Und ist Gruppe rücksichtslos, schieß ich dich dann einfach tot. Auch den Rest deiner Familie, den werd ich mir noch holen. Deine Tochter und deinen Sohn, für beide steigt der Auftragslohn. 100.000 das pro Kopf, Auftragsmörder on the top. Von dem Geld werd ich gelockt, ja gelockt aus der Reserve. Ich witter deine Fährte, auch 10 Meilen gegen den Wind. Denn dein ganzer Reichtum stinkt. Bis zum Himmel, erst flipp ich durch die Gasse, dann bin ich in deiner Villa. Instinkte von einem Killer. Mein erstes Ziel, es wird das Kinderzimmer. Beide schlafen ahnungslos. Der Schalldämpfer montiert mit einem Kissen auf dem Gesicht. Leichter zweimal abgedrückt, als nächstes suche ich deine Frau. Irgendwo in diesem Haus hält sie sich auf. Alle Lichter gehen aus, weil ich Elektrik manipuliere. Damals war ich ein Hasssoldat, heute bin ich ein Soldat des Todes. Was macht das für einen Unterschied? Ich bin ein Verstrecker und nicht mehr der Bote. Damals stand ich noch für das Gute, was sich als schlecht entpuppte. Es ließ mich zerreißen, völlig entgleisen, die Wut in mir, sie tobte. Ich war nicht mehr der, der ich war, sondern niemand anderes in derselben Gestalt. Innerlich zerrissen, was hat diese Welt aus mir gemacht? Sie brachte mich an meine Grenzen und ließ somit das Böse frei. Seitdem vergingen Jahre und auch viele Tage, den Hass kann man nicht mehr beschreien. Dieser Hass ist nicht zu bändigen. Meine Messer sind geschliffen. Sie sind bereit, um dich zu töten. Deine ganze Silber auch, eure Leben, die mir gehören. Besuche den Opa und auch deine Oma, denn sie sind als erstes dran. Stürme das Fliegerheim mit meiner Klinge, ich komm viel zu leicht an sie ran. Steh vor der Tür von die beiden, ich trete die Tür einfach radikal auf. Bis eben hing sie noch am Tropf, vor Schreck ging der Opa drauf. Herzinfarkt, Oma, schalte ich langsam mit der Klinge aus. Schneidet das glänzende Stahl durch die Kehle, Oma blutet langsam aus. Der nächste halt Kindergarten, denn Kindermord, er darf nicht warten. Der Schwulen, so pack ich am niedrigen Kopf, vor den Augen der anderen. Ich schau seinen Kopf, mit voller Wucht so oft gegen alle Wände, bis sein Kopf zerplatzt. Überall Blut, überall Höhen, sein Tod bedeutet, ich hab es vollbracht. Jetzt geht es zu seinen Eltern, ich bringe den Tod direkt in ihr Eigenheim. Schraube den Schalldämpfer auf meiner Waffe und breche direkt in die Wohnung dann ein. Dies blieb nicht unbemerkt, und der Mann, er wollte plötzlich noch einmal den Superheld spielen. Doch meine Waffe, sie hinderte ihn mit nur einem Schuss direkt in sein Kopf gezielt. Und seine Schlampe, ich mache sie kalt mit meinen lederbezogenen Händen. Würge die Kehle und drücke den Kehlkopf, bis sie dann aufhört zu kämpfen. Ich hab null Ahnung, worum es hier geht. Das ist mein Bruder hier, klar? Und hast du ihn angepisst, ne? Ich weiß nicht, welche Scheiße ihr meint. Weißt du es nicht? Wie sieht's jetzt aus? Chill. Weißt du es jetzt? Chill, Mann. Sag mir nicht, ich soll chillen. Ist ja gut, Mann. Reicht, lass uns gehen. Was hast du gemacht? Scheiße, ich hab keine Ahnung, was ihr meint. Nein? Das war's mit dem Fußball in der Nacht. Hey, sieh mich an. Siehst du mein Gesicht? Lass mich ruhig bei den Bullen verpfeifen. Denk immer dran. Ich hab deins auch gesehen. Fuck.